80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your original? Schick ansetzen, Hut auf, die Rolex tickt, man seh ich gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brettfett, Rauchshit. Wo sind die Bräute mit Pose-Ausschnitt? Komm in den Club und genieß den Ausblick. Die Braut ist Schmuck und die ist auch schick. Ich sing ne Hook, bei der jeder austickt. Meine Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Hm, egal, mein Ausgang muss Sommer drin sein. Bin kein Hausmann, brauch unbedingt einen Ring, der taugt dran an die Bar, ich laber ne Frau. Fühle ihr für mich sieben Mojito, wenn einmal gefällt mir das Lied so. Tanz sogar zum Song von Placebo, bin blau und die Dame Lito.

Thank you. baby, I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. Hey! 'Cause you make me feel